Hörübung zu Kapitel 3, Abschnitt C. Thema: Arbeitszeit. Deutsche sollen länger arbeiten, für das gleiche Geld. So lautet die Zauberformel der Politiker, um das Wirtschaftswachstum in Deutschland anzukurbeln. Zurzeit findet in Deutschland eine heftige Debatte um die Veränderung der Arbeitszeiten statt. Auf der einen Seite stehen die Unionsparteien und die Freien Demokraten, die sich für eine Verlängerung der Arbeitszeiten aussprechen. Auf der anderen Seite stehen die Grünen und die Gewerkschaften, die längere Arbeitszeiten ablehnen. Die Sprecherin der Christlich-Demokratischen Partei meinte letzte Woche in einem Fernsehinterview, dass die Deutschen 1 bis 2 Stunden in der Woche länger arbeiten müssten, denn, so sagte sie, mehr Arbeit bedeute auch mehr Wirtschaftswachstum. Die Chefs der deutschen Wirtschaft allerdings scheint die Diskussion der Politiker nicht wirklich zu interessieren. Die Firmen Telekom und Opel zum Beispiel planen, die Arbeitszeit zu verkürzen und den Arbeitern dementsprechend weniger Lohn zu bezahlen. Ich begrüße heute den Wirtschaftsexperten Dr. Friedrich Müller bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Dr. Müller, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite fordern die Politiker Arbeitszeitverlängerung, auf der anderen Seite werden in den Betrieben die Arbeitszeiten gekürzt. Nun, zuerst einmal sollten wir begreifen, dass Arbeitszeitverkürzung für die Betriebe ein Mittel sein kann, um im Krisenfall flexibel reagieren zu können. Die Betriebe brauchen dann keine Mitarbeiter zu entlassen und müssen keine teuren Sozialpläne bezahlen. Volkswagen hat das vor einiger Zeit in der Praxis bewiesen. Der damalige Arbeitsdirektor bei Volkswagen, Peter Harz, hat die 4-Tage-Woche eingeführt und konnte auf diese Weise 30.000 Arbeitsplätze retten. Die Wochenarbeitszeit wurde von 36 auf 28,5 Stunden reduziert, mit entsprechender Verringerung der Arbeitslöhne natürlich. Wenn die Geschäfte dann wieder besser laufen, können die Betriebe die Arbeitszeit wieder erhöhen und sie müssen dann nicht lange und mühselig nach neuen Mitarbeitern suchen. Demgegenüber steht nun die Arbeitszeitverlängerung bei gleichem Lohn. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten mehr, bekommen aber nicht mehr Geld. Mit der Arbeitszeitverlängerung lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens verbessern, das sich nicht in einer akuten Krisensituation befindet. Denn bei gleichbleibenden Kosten erhöht sich die Produktion. Die Kaufkraft der Mitarbeiter, das heißt das Geld, was die Leute dann zur Verfügung haben, bleibt unverändert. Das ist natürlich für die gesamte wirtschaftliche Situation viel besser, als wenn die Menschen nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, wie das bei der Arbeitszeitverkürzung der Fall ist. Man kann also sagen, dass sich für die gesamtwirtschaftliche Situation gesehen die Arbeitszeitverlängerung positiv auswirkt, während für den einzelnen Betrieb im Krisenfall Arbeitszeitverkürzung der richtige Weg sein kann. Musik.